Welt durchwandern, vom Berg hinab ins Tal, von einem Ort zum andern, eins findest du überall. Und hältst du dich irgendwo auf, so kommst du ganz sicher bald drauf. Von Lilililililiebe singt doch jede Amsel im Baum. Von Lilililililiebe schwärmt noch jeder Zeisig im Traum. Von Lilililililiebe, da flüstern die Blumen sich zu. Vor Lilililililiebe kommt niemals die Welt doch zur Ruhe. Auch du träumst von zärtlichen Küssen, von Süßen, das weiß ich genau. Von Lilililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau. Ist schüchtern ein Verliebter, dann hat er's ziemlich schwer. Sein Liebessprüchlein übt er und kann's dann doch nicht mehr. Und stottert er bleichen Gesicht, bei dem Lied merkt man fast nichts. Von Lilililililiebe singt doch jede Amsel im Baum. Von Lilililililiebe schwärmt noch jeder Zeisig im Traum. Von Lilililililiebe, da flüstern die Blumen sich zu. Vor Lilililililiebe kommt niemals die Welt doch zur Ruhe. Auch du träumst von zärtlichen Küssen, von Süßen, das weiß ich genau. Von Lilililililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau. Von zärtlichen Küssen, von Süßen, ja das weiß ich genau. Von Lilililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau.